geh mal beiseite. Gar keinen Bock auf die Faxen, also besser du bleibst auf Distanz. Geh mal beiseite, ganz schnell runter von meinem Fuß, denn sonst küsst dein Gesicht deine Wand. Und ja, ich bleib ruhig, ruhig. Doch einmal zu viel ist einmal zu viel, also bleib lieber ruhig, ruhig. Und nimm das scheiß Grinsen aus meinem Visier. Ich kenne keine Erbarmen, bleibst in deine Stadt, baller mit Schafe. Weil man Feinde hat, so läuft die Straße. Hier wird keiner satt auf leeren Magen, hier gibt keiner nach. Sie posen mit Waffen in Videoclips, aber keiner von ihnen schießt. Sie reden davon, wie man Weed fertigt, aber ich kenn keinen, der von ihnen die. Und glaub mir, sie sind alle fake. Alles frei erfunden wie bei Anime. Ich geh über Leichen, wenn's um Money geht. Die Waffe, die ich trage, sie hat Qualität. Sie schreien nur so lange, bleib, bleib, bleib, bis es wirklich welches regnet. Besser geh an mir vorbei, bleib, bleib, denn das Wasser ist längst voll, weil es schon so lange regnet. Sie wollen bleib, bleib, bleib. Ein Bruder bin dabei, Bruder bin dabei. Sie wollen bleib, bleib, bleib. Ein Bruder bin dabei, Bruder bin dabei. Es geht so lange gut, bis der Falsche was Falsches sagt. Alle sind nur so lange cool, bis es knallt und dann nehmen sie ihre Beine in die Hand. Sie schreien Gang, Gang, Gang, Gang, Gang, aber rennen weg, weg, weg, weg, weg. Wir kommen aus dem Dreck, Dreck, Dreck, Dreck, Dreck. Und real sind hier draußen leider nur ein paar Prozent. Mann, bring wen du willst auf die Party, mir egal ob deine Partner kommt. Du, sag jetzt Hallo Mr. Makarov, hä? Auf einmal so Platz im Gesicht, denn deine acht kleinen Kumpelsticker quatschen hier nicht. Und Regel Nummer 1, gesprochene Wörter fängt man nicht mehr ein. Regel Nummer 2 ist so simpel wie gut, man kommt nicht mit nem Messer zu ner Schießerei. Sie schreien nur so lange, bleib, bleib, bleib, bis es wirklich welches regnet. Besser geh an mir vorbei, bleib, bleib, denn das Wasser ist längst voll, weil es schon so lange regnet. Sie wollen bleib, bleib, bleib. Ein Bruder bin dabei, Bruder bin dabei. Sie wollen bleib, bleib, bleib. Ein Bruder bin dabei, Bruder bin dabei. Geh mal beiseite, gar keinen Bock auf die Faxen, also besser du bleibst auf Distanz. Geh mal beiseite, ganz schnell runter von meinem Fuß, denn sonst küsst dein Gesicht deine Wand. Und ja, ich bleib ruhig, ruhig. Doch einmal zu viel ist einmal zu viel, also bleib lieber ruhig, ruhig. Und nimm das scheiß Grinsen aus meinem Visier. Sie schreien nur so lange, bleib, bleib, bleib, bis es wirklich welches regnet. Besser geh an mir vorbei, bleib, bleib, denn das Wasser ist längst voll, weil es schon so lange regnet. Sie wollen bleib,